Nerds finden die Lösung. Deshalb war es nach der landwirtschaftlichen Revolution zunächst schwierig, ein Königreich zu gründen. Und noch schwieriger, es am Laufen zu halten. In Märchen werden Königreiche oft von Riesen, bösen Zauberern und Drachen mit Feueratem bedroht. In Wirklichkeit lag die Bedrohung darin, dass sich niemand all die wichtigen Zahlen merken konnte. Doch irgendwann fanden ein paar Nerds die Lösung. Allerdings lebten diese Zahlenfüchse nicht in Ägypten. Es stimmt schon, Ägypten war das erste richtig große Königreich. Aber Königreiche gab es schon vorher. In Sumer. Das alte Sumer bestand aus hunderten kleiner Dörfer und Städte. Hin und wieder hatten Leute versucht, ein paar dieser Ortschaften zu einem Königreich zu vereinen. Aber sie waren mit all den Zahlen durcheinander gekommen und vergaßen ständig, wer was besaß und wer wem was schuldete. Aber dann, vor ungefähr 5500 Jahren, erfanden ein paar Superhirne aus der Stadt Uruk eine clevere Methode, um sich all die Zahlen zu merken. Sie hatten begriffen, dass sich das menschliche Gehirn einfach nicht für diese Aufgabe eignet. Und anstatt immer angestrengter zu versuchen, sich die riesigen Zahlenmengen in den Kopf zu stopfen, entsannen sie eine Möglichkeit, sie außerhalb des Gehirns zu speichern. Diese bahnbrechende Erfindung machte den Weg frei für das Königreich von Uruk und andere sumerische Reiche, zum Beispiel das von Lagasch. Selbst Riesenreiche wie das alte Ägypten waren plötzlich möglich. Wahrscheinlich kannst du dir schon denken, wie die Sumerer die Zahlen außerhalb ihres Gehirns gespeichert haben, oder? Genau, sie haben sie aufgeschrieben. Die Sumerer haben die Schrift erfunden.